zerrissen, wenn ich ein fernes Kloster aufnehme. Ein Kloster, ein Kloster! Nein! Nicht mit den Menschen kann ich mehr leben, seit mich die Lunge in der Schule geblieben. Wenn du mich hoffst, zu meinem Heilen, in ihrer Eile fliegen, in Gebilden, in mir mal mit dir hin. Woo!